Freiheit, ungebunden in Raum und Zeit. Und ich glaube, der Jäger, der ist langsam so weit. Um das Mic hier zu kicken, Langeweile kannst du knicken, wenn dich die Lebenskünstler in eine Welt schicken, voller Magie und Illusion. In Bochum City, wo wir wohnen, wird euch das Leben niemals verschonen. Aber es ist schon okay, denn es kommt, wie es kommt. Wie heißt der MC, der sich in der Sonne sonnt? Extra large, niemand kann mich stoppen. Weißt du was, zum Glück denken die meisten Menschen hier immer am Poppen. Ein Lebenskünstler kannst du nicht schocken, der bleibt knochentrocken, der bleibt gelassen, auch wenn uns die meisten Menschen dafür hassen oder besser gesagt beneiden. Auf jeden Fall werden wir uns von den anderen Ex unterscheiden. Machen Party nonstop, leben für den Hip-Hop-Lifestyle. Aber unsere Art ist eher Freestyle. Wenn du träumst, wie ich träume, verstehst du meine Reime. Die Bilder meiner Sprache malst du ganz alleine. Ich lebe den Moment und schreibe für die Ewigkeit. Zeitlos wie ein Traum, entzieh mich der Vergänglichkeit. Hab lachend die Szene gezeigt und meine Seele befreit. Ich bin am Leffen, das greift und kann nur hoffen, dass Gott mir sein Segen erteilt. Ich bin für Hits und Live-Gigs durch die Gegend gereist. Mit meinen Jungs durch alle Plattenläden gestreift. Hab nie die Szene gehypt, im Gegenteil. Ich bin das jüngste Gericht, das letzte Geleit und dichte bei jeder Gelegenheit. Ich bleib am Mic, entweder out of space oder out of sight. Zieh wie ein Vagabund von Stadt zu Stadt fürs nächste Highlight. Direkt aus dem Revier präsentier ich meinen Lifestyle, wie surfen bei Heitheit. Das ist für mich Freiheit. Und wenn ich rap, dann werden meine Hände feucht. Ich achte auf jede Feinheit. Ich hab die Worte, die tiefer zielen und geh an Orte, die inspirieren. Aye. Wenn du träumst, wie ich träume, verstehst du meine Reime. Die Bilder meiner Sprache malst du ganz alleine. Wenn du träumst, wie ich träume, verstehst du meine Reime. Die Bilder meiner Sprache malst du ganz alleine. Denn mein Reim ist ein Aufgeweckter, ich hoffe das Hektar. Ich bin korrekter, Typ aus dem Ruhrgebiet, ich denke jetzt checkter. Doch wer macht auf Wecker-Rector? Ich merke schnell, ist ein Kopf ein Defekter, wie der von Hannibal Lecter. Doch ist mir egal, denn ich bin der Texter. Kleiner aber oho, überall und nirgendwo. Aber immer mit dem Mikro, zieh ich von Stadt zu Stadt und checke aus, was sie zu bieten hat. Besonders die Ladies, die hübschen Senoritas. Und komm mir alle krass, oder was? Nehm ich's hier nicht krumm, dreh mich einfach um und denk mir, küss mir die Füße, Süße. Schick dir süße Grüße aus dem Fernsehen. Denn da wird man mich bald gern sehen, oder aus dem Radio, denn wenn gedealt und gespielt wie Coolio, aus dem allerjüngsten Hip-Hop-Studio, come around and feel what I sound with Dudio, with Dudio, who do you love and who do you need, don't let the heart of the caring be. Wenn du träumst, wie ich träume, verstehst du meine Reime, die Bilder meiner Sprache malst du ganz alleine. Wenn du träumst, wie ich träume, verstehst du meine Reime, die Bilder meiner Sprache malst du ganz alleine. Thank you.